Wie graue Wölfe schlichen sich die Wolken von Fels zu Fels und Regengüsse krachten, wie echtes Trommelfeuer auf uns nieder, die frierend hier in Schützenlöchern wachten. Kein Sonnenstrahl drang durch in diesen Tagen und wäre nicht die Glut in unseren Herzen, so hätten wir die Kälte nicht ertragen. So einsam waren diese nackten Berge, das Fass des Feindes feuern uns beglückte, denn schneller rann das Blut, wenn durch den Nebel das Mündungsfeuer seiner Waffen zückte. Man griff zur Flinte und vergaß die Schmerzen, doch hätten wir die Kälte kaum ertragen, wär nicht so heiß die Glut in unseren Herzen. Wenn wir vom Hunger matt im Regen lagen und sich vor Müdigkeit die Augen schlossen, da ist an der Sierra Front im Regen gar manche bittere Träne mitgeflossen. Doch formte sich kein Mund zu einem Klagen, der Traum des Sieges glühte in den Herzen und ließ uns alle Kälte auch ertragen. Und ließ uns alle Kälte auch ertragen.